Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 144. Ich habe noch gar keinen Titel für die Folge. Würde ich am Ende der Sendung bestimmt noch was finden, ja, was vernünftig ist. Aber super, der Markus hat heute wieder sogar einen ziemlich langen Beitrag, genauer gesagt sind es zwei Beiträge. Und davon vor allem interessant, meiner Meinung nach, das Samsung Galaxy Note 2, das er jetzt als neues Telefon hat und entsprechend genau jetzt mal das Ding sich angeschaut hat. Und da könnt ihr gespannt drauf sein. Und da es so lange dauert, werde ich jetzt ohne große Umschweife gleich den Markus zu Wort kommen lassen. Bitte, Markus. So, also auch willkommen von mir im Uncast und bei mir geht's heute um zwei Themen. Zum einen, ich habe es ja vorletzte Woche schon angekündigt, Samsung Galaxy Note 2 LTE, das ist das Gerät, das ich mir neu zugelegt habe und darum geht's natürlich auch heute hier im Podcast. Außerdem gibt's dieses Mal ja auch bei mir einen kleinen Community-Teil. Ich habe nämlich eine Leser-Anfrage und Hörer-Anfrage bekommen von einem unserer Uncast-Hörer und darauf möchte ich natürlich hier im Beitrag auch eingehen. Zunächst mal zum Samsung Galaxy Note 2. Ich hatte mir ja auch das erste Modell des Samsung Galaxy Note gekauft, hat mir damals schon sehr gut gefallen. Der Rio war ja damals, ich kann mich erinnern, damals mit dem Mo zusammen noch im Uncast etwas entsetzt über dieses Gerät oder erstaunt, sagen wir mal eher. Von wegen, das ist ja kein Smartphone mehr, das ist ein Tablet. Und genau das ist eigentlich das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass das ein Gerät ist, das zwar sehr, sehr groß ist zum Telefonieren als Smartphone, aber als Tablet doch noch so klein und kompakt ist, dass man es sogar in die Jackentasche bekommt. Ja, also selbst ein iPad Mini, ein Samsung Galaxy Note 8.0 oder ein Google Nexus 7 ist ja schon deutlich größer, passt in keine Jackeninnentasche oder ganz gar Hosentasche mehr rein. Außentasche geht noch, klar, aber zum Telefonieren, die meisten 7 Zoll Tablets können es ja auch gar nicht rein technisch, aber zum Telefonieren wäre es auch ein bisschen zu unhandlich, muss man ganz ehrlich sagen, was beim Galaxy Note durchaus noch funktioniert. Ich habe das erste Modell des Samsung Galaxy Note wirklich sehr, sehr gerne genutzt, abgegeben habe ich es dann letztes Jahr im Sommer zugunsten des HTC One XL. Grund, ich wollte seinerzeit ein LTE-fähiges Gerät haben und da gab es einfach nichts anderes. Das Samsung Galaxy S3, auf das ich eigentlich gehofft hatte, das kam ja im Mai erstmal als reines GSM-UMTS-Gerät. Die LTE-Version kam deutlich später. Als LTE-Gerät gab es dann das Samsung Galaxy S2 LTE, aber mit ein Jahr alter Technik, das war dann doch eigentlich nix. Außerdem, ja, 4,5 Zoll Display, das HTC hatte schon nur 4,7 Zoll, was für jemanden, der vom Galaxy Note kommt, natürlich relativ klein ist, war mir also nix. Und auch von anderen Herstellern gab es seinerzeit noch nichts. Mittlerweile gibt es eine breite Gerätepalette, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Mittlerweile ist das alles kein Thema mehr, aber im Sommer vergangenen Jahres war noch relativ wenig los am LTE-Sektor. Es gab das HTC Velocity 4G, Samsung Galaxy S2 LTE und eben das HTC One XL als neues Gerät, als Spitzenmodell, muss ich sagen. Mit dem Gerät war ich eigentlich auch sehr zufrieden, außer dass bei HTC die Software-Updates also wirklich mittlerweile sehr, sehr spät kommen. Das war zeitweise deutlich besser. Zum Beispiel das Jelly Bean Update kam jetzt letzte Woche erst fürs HTC One XL und da muss ich sagen, das ist eben wirklich indiskutabel spät. Gut, ich muss dazu sagen, für die Vodafone-Version des HTC One XL, Telekom und O2-Kunden haben das wesentlich früher bekommen, wobei ich nach wie vor sagen muss, ich verstehe nicht, warum die Hersteller da wirklich so extrem auch auf die Netzbetreiber hören. Der Hersteller mit dem angebissenen Apfel, der macht es ja auch nicht. Der schiebt sein Software-Update raus und weltweit sämtliche Geräte mit dem kleinen i am Anfang werden entsprechend upgedatet. Und ich finde, das könnten die Hersteller auf anderen Betriebssystemen genauso machen. Das ist ja kein Android-Problem. Das ist bei Windows Phone ja ähnlich. Und eigentlich auch bei BlackBerry. Bei BlackBerry ist es eigentlich noch schlimmer. Da brauche ich wirklich die SIM-Karte des Netzbetreibers, der das Gerät ausgeliehen oder des Netzbetreibers, das das Update freigegeben hat, um das Update zu bekommen. Ja, zum Beispiel in Deutschland werden die aktuellen BlackBerry-Geräte momentan nur von Telekom, Vodafone und O2 verkauft, wenn ich eine E-Plus-Karte habe. Und dazu gehört natürlich auch Simyo, dazu gehört Yourphone, dazu gehört Plau, Alditalk etc. pp. Ich bin mir nicht sicher, ob dann überhaupt jemals ein Update kommt. Vermutlich nicht. Und das ist eigentlich ein Unding. Ja, Samsung Galaxy Note 2 LTE gibt's ja nach wie vor nur als Netzbetreiberware. Das war ja bei den ersten LTE-Smartphones in Deutschland so. Da muss ich sagen, verstehe ich es irgendwo, weil man eben die LTE-Software sehr, sehr spezifisch an den jeweiligen Netzbetreiber, bei dem das Gerät verkauft wurde, angepasst wurde. Das heißt, da ist dann wirklich ein gewisser Unterschied, ob ich ein T-Mobile oder Vodafone-Gerät habe, auch von der Radiosoftware her. Und insofern, okay. Das ist ja mittlerweile auch anders. Ein HTC One bekommt man ganz normal als ungebrandetes Gerät. Ein Nokia Lumia 920, um jetzt mal bei Windows Phone oft nachzugucken, gibt's auch ungebrandet BlackBerry Z10. Da ist es ganz lustig, die haben nämlich dynamisches Branding. Da gibt's eigentlich kein Branding, außer ich setze die SIM-Karte eines Branding-Netzbetreibers sozusagen ein, dann wird ab dem nächsten Bootvorgang automatisches Branding eingespielt. Wenn ich dann aber später eine andere Karte wieder einstecke, dann ist das Branding auch wieder weg. Oder das Branding des anderen Netzbetreibers ist da. Galaxy Note 2 gibt's nur von der Telekom und von Vodafone, leider auch nicht von O2. E-Plus hat das Gerät natürlich nicht, weil die haben kein LTE bisher. Kommt erst im Laufe diesen Jahres. Aber bisher, wie gesagt, gibt's noch kein LTE bei E-Plus. Warum O2 sich gegen das Gerät entschieden hat, weiß ich eigentlich nicht. Die Note-Serie ist ja doch mittlerweile recht beliebt auch, gerade bei Großgeräte-Fans. Und insofern habe ich das eigentlich nicht so ganz verstanden, warum O2 sich dann gegen das Gerät ausgesprochen hat. Ich habe mir dann, nachdem es wirklich jetzt günstige Angebote im freien Handel gibt, habe ich mir für 579 € ohne Vertrag die T-Mobile-Version, die Telekom-Version des Samsung Galaxy S2 LTE besorgt, noch vor meinem Urlaub bestellt. Kam während des Urlaubs an, habe ich also mittlerweile seit, ja, 14 Tagen oder fast 3 Wochen, muss ich sagen, im regelmäßigen Einsatz, allerdings mit einer O2-SIM-Karte, nicht mit der Telekom-Karte. Und ich muss sagen, auch dieses Zusammenspiel funktioniert wirklich sehr gut. Also, das sieht man mal, also diese netzbetreiberspezifische Software. Nicht immer muss man darauf was geben, von wegen, ja, das ist aber speziell für die Telekom angepasst. Beim HTC One XL muss ich ehrlich sagen, erste Firmware-Version, Vodafone-Gerät, auch mit der O2-Karte, es gab Probleme. In dem Moment, wo ich nämlich LTE mit aktiviert hatte in den Netzstandardeinstellungen, hatte ich Probleme beim Übergang zwischen UMTS und GSM. Immer dann, wenn ich in UMTS Empfangsbereich verlassen habe, in ein Gebiet, das nur mit GSM versorgt war, ist dieses Gerät erstmal offline gegangen. Es hat nicht nahtlos auf GSM umgeschaltet, mittlerweile längst behoben, war beim ersten Update schon im Sommer vergangenen Jahres behoben. Trotzdem, das war eine Sache, die war wirklich ein Problem. Und dieses Problem ist mit Vodafone SIM-Karte nicht aufgetreten. Aber jetzt Galaxy Note 2 LTE Telekom-Version läuft im O2-Netz wirklich problemlos. Dort, wo ich UMTS habe, bucht das Gerät auch in UMTS ein. Dort, wo nur GSM ist, ist natürlich nur GSM-Empfang. Der Mobilfunkempfang ist auch wirklich gut vom Galaxy Note 2 LTE, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dort, wo LTE-Empfang ist, da klappt das natürlich auch. Wobei ich natürlich sagen muss, Frankfurter Raum, das ist ja die Gegend, die für mich, logischerweise, weil ich aus der Gegend komme, für LTE interessant ist, der ist nach wie vor relativ peinlich versorgt von O2 kann der Netzbetreiber nur bedingt was dafür. Das hängt natürlich auch mit Genehmigungen seitens der Bundesnetzagentur etc. pp. Zusammen. Dann auch, dass einige Standorte eben nicht mehr zur Verfügung stehen für weitere Sendeanlagen, weil sie elektromagnetisch ausgereizt sind. Aber ich muss sagen, die Versorgung könnte besser sein. Also ich habe oft mitten in Frankfurt wirklich nur ein Balken LTE und das ist natürlich bescheiden. Also wenn man da eine Telekom oder eine Vodafone-Karte verwendet, hat man überall in solchen, gerade in solchen Großstädten mittlerweile Vollausschlag und wirklich sehr, sehr gute Performance. Bei O2 sieht das noch deutlich schlechter aus. Das Galaxy Note 2 ist trotz des 5,5 Zoll Displays, das erste Note hatte ja 5,3 Zoll, etwas schmaler sogar als die erste Version. Es liegt dadurch wirklich, gerade auch wegen der abgerundeten Ecken, wirklich gut in der Hand. Also ich muss wirklich sagen, das Gerät ist natürlich recht schwer, vergleichsweise. Macht mir nichts, weil ich komme vom Nokia Communicator vor vielen Jahren und der war noch viel schwerer, der hatte 230 Gramm. Früher waren die Geräte noch schwerer, also das stört mich nicht weiter. Und wie gesagt, ich finde, trotz der Größe liegt das Gerät noch recht gut in der Hand. Gerade auch die abgerundeten Ecken, die sorgen mit dafür, dass das von der Bedienbarkeit wirklich sehr, sehr gut ist. Einhandbedienung ist natürlich bei der Größe teilweise nicht mehr so gut möglich, aber ich meine, das ist einem Notbesitzer einfach klar, dass man hier und da eben noch die zweite Hand braucht und dass der Daumen dann doch nicht mehr ganz über das ganze Display streicht, wenn man nur mit einer Hand bedienen möchte. Ja, dann muss ich sagen, die Displayauflösung ist ja gegenüber dem ersten Note-Modell sogar leicht verringert worden. Eigentlich ein kleiner Rückschritt, aber ich muss ehrlich sagen, in der Praxis, man sieht es nicht. Also es ist wirklich, man sieht es wirklich überhaupt nicht, also nicht mal im geringsten. Und die Displayauflösung ist völlig okay. Was ich vor allen Dingen an diesem Note 2 LTE sehr schätze, ist Prozessor und Arbeitsspeicher. Ja, wir reden hier von 1,6 GHz Dual-Core, Quad-Core natürlich. Das ist schon wirklich, man merkt, dass dieses Gerät wirklich auch bei aufwendigerer Software sehr, sehr flüssig ist in der Bearbeitung, in der Handhabung. Und das klappt wirklich super. Also ich bin wirklich begeistert. Darstellung, Science-Apps, Science-Fotos oder Science auch Videos, klappt wirklich ganz, ganz wunderbar. Gerät kommt natürlich mit der Samsung TouchWiz-Oberfläche, mit der ich ja bekanntermaßen überhaupt nichts anfangen kann. Ich mag dieses TouchWiz wirklich überhaupt nicht. Genauso wenig wie HTC Sense oder ähnliches. Aber ich muss es ja auch nicht verwenden. Also ich habe halt auch, wie üblich, den Holo-Launcher installiert. Mittlerweile ist es ja der Holo-Launcher HD. Und habe damit quasi, ja, das Outfit, das Aussehen eines ungebrandeten Androids. Und ich muss sagen, was ich gelassen habe, ist der Samsung-Hintergrund. Der ist okay, der stört mich nicht weiter. Früher war ich dann auch noch so hardcore-mäßig drauf, hab dann auch den Original-Android-Hintergrund überall installiert, aber das muss nun wirklich nicht mehr unbedingt sein. Und der ist auch okay. Der Mobilfunkempfang des Samsung Galaxy Note 2 LTE ist gut, wenn auch nicht sehr überragend. Das da ist bei mir immer E-Plus bei mir im Büro die Referenz, weil E-Plus ist bei mir im Büro wirklich sehr, sehr schwach vom Empfang her. In der Wohnung geht's, da ist es sehr gut, aber im Büro, im Keller unten ist es wirklich schlecht. Und da hat das Note 2 LTE auch hier und da mal seine Last, im Netz zu bleiben, je nachdem, wo es liegt, klappt's auch mal nicht. Aber es ist noch okay, muss ich sagen. Es ist wirklich noch okay. WLAN-Empfang ist auch gut, kann man nichts gegen sagen. Eine Schwäche, muss ich sagen, und die habe ich so vom ersten Note-Modell nicht in Erinnerung, eine Schwäche ist der Klang. Und zwar der Klang des Lautsprechers für Telefonate. Das klingt etwas dumpf, das kenne ich so vom Samsung Galaxy S3, aber ich kenne es so nicht vom Samsung Galaxy S2 und auch nicht vom ersten Samsung Galaxy Note. Also da muss ich sagen, hat Samsung irgendwie schlechtere Hardware offenbar bei neueren Geräten verbaut. Muss man gucken, ob das dann beim Galaxy S4 und beim Note 3 auch noch so ist. Aber das ist eine Sache, die mir ganz ehrlich nicht so gut gefällt. Was super ist, ist dieses Feature, dass das Gerät über die Frontkamera in Anführungszeichen nachguckt, ist denn der User noch da? Und dann auch das Display eingeschaltet lässt. Also das ist wirklich eine feine Sache. Man liest gerade eine Webseite. Man muss nicht Angst haben, dass die Voreinstellung für eingeschaltetes Display dafür sorgt, dass man während des Lesens immer wieder draufdrücken muss, damit das Display nicht dunkel wird. Nein, passiert definitiv nicht, weil das Gerät guckt nach, ist der User noch da? Sieht man auch. Dann kommt so ein kleines Auge im Display ganz oben in der Statusleiste ganz oben. Und das klappt wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend und macht auch wirklich Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Android 4.1.2 ist momentan drauf. Und ja, ich habe jetzt noch nichts gehört bezüglich Android 4.2 Updates. Das wäre natürlich eigentlich auch mal langsam an der Zeit. Andererseits sind die Veränderungen zwischen 4.1 und 4.2 dann doch nicht mehr so groß. Also ich sage ganz offen, damit kann ich leben. Ich meine, wenn dann irgendwann Android 5.0 kommt, gut, da rechnen wir jetzt mal im Mai mit der Vorstellung. Aber ich denke mal, bis das dann wirklich auf die Nexus-Geräte kommt, kann es auch Juni werden. Dann wird es wahrscheinlich Herbst, bis andere Hersteller das bringen. Aber da hoffe ich natürlich sehr, dass ich mit dem Galaxy Note 2 LTE auch noch auf jeden Fall was bekomme. Das ist ja klar. Was mir Probleme mittlerweile bereitet, ist die Verbindung, die USB-Verbindung zwischen Android-Smartphones ganz generell, wenn es aktuellere Geräte sind, und der Verbindung zum Mac, respektive auch zum Windows-PC, und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ältere Geräte kein Problem. Also beispielsweise HTC Velocity 4G kein Problem. HTC One XL mit der alten Firma mit Android 4.04 kein Problem. Jetzt habe ich da Android 4.1.1 drauf, seitdem das Update jetzt tatsächlich mal kam. Und ich sage ganz ehrlich, ich krieg unter Mac keine Verbindung hin. Es gibt die Möglichkeit, so einen Synchronisationsmanager jetzt auszuwählen, dann kann man darüber irgendwie synchronisieren oder so, aber ich möchte doch im Finder auf dem Mac mein Laufwerk sehen vom Smartphone und genau das funktioniert nicht. An meinem Windows-PC im Büro, der lief früher unter Windows 7 Professional und läuft jetzt seit Ende Oktober schon unter Windows 8. Dieser PC läuft ansonsten einwandfrei. Andere Smartphones lassen sich problemlos verbinden, auch die USB-Laufwerke verwenden, kein Problem. Aber Android-Geräte mit aktueller Firmware, ich sehe die zwar als Laufwerk, ich kann das Laufwerk aber nicht nutzen, warum auch immer. Wo es zum Glück noch funktioniert, ist unter Windows 8 in der Virtual Machine auf dem Mac. Das ist momentan meine einzige Möglichkeit. Gut, am MacBook habe ich es jetzt nicht versucht, aber das ist momentan meine einzige Möglichkeit, um auf die Geräte zugreifen zu können. Gleiches gilt übrigens für Windows Phone 8, fürs Nokia Lumia 920. Das funktioniert unter Mac irgendwie auch nicht mehr. Windows Phone 7 ging mit der Synchronisationssoftware. Windows Phone 8 funktioniert nicht. Währenddessen unter Windows 8 funktioniert es dann halt eben in der Virtual Machine. Und ähnliche Probleme habe ich mit Android-Geräten. Zwar ist es da völlig egal, ob es sich ums HTC One XL mit Jelly Bean handelt oder um das Samsung Galaxy Note 2 LTE. Was ich nicht installiert habe, ist die Samsung Firmware für wie heißt die Keys? Genau, Samsung Keys habe ich nicht installiert. Vielleicht liegt's daran, vielleicht müsste ich das mal machen. Andererseits, um einfach nur die USB-Laufwerkfunktion zu nutzen, warum sollte ich das tun? Außerdem bei HTC geht's ja auch nicht, wie gerade schon erwähnt. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht mehr funktioniert. Also das ist ein reines Jellybean-Problem, wie gesagt, mit Gingerbread respektive ICS ging das alles wunderbar. Und mit Jellybean funktioniert es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Nexus 4 eine Ausnahme war. Das hatte ich ja auch mal eine Weile. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es damit ging. Aber es funktioniert jetzt weder mit dem Galaxy Note 2 LTE noch mit dem HTC One XL. Ich weiß, dass es diese Software Android Dateiübertragung gibt, die erkennt die Geräte ebenfalls nicht. Ich glaube, ja genau, damit ging es mit den Nexus-Geräten, mit Nexus 4 und Nexus 7. Mit dieser Android-Dateiübertragung-App, die es da gibt für den Mac, damit ging's mit Nexus-Geräten, aber mit Samsung und HTC funktioniert's nicht. Sollte da jemand eine Lösung haben, einen möglichen Hinweis, wäre ich dankbar. Ich habe keine Ahnung, wie es lösen soll. Aber wie gesagt, Windows 8 in der Virtual Machine, damit funktioniert's und das reicht mir auch. Ich brauche die PC-Verbindung ja auch nicht so oft. Zur Not könnte man ja noch diese FTP-Verbindung über den File Explorer benutzen. Das funktioniert ja eigentlich auch recht gut, aber das ist meine Art eine Frickellösung. Normalerweise hat das zu funktionieren. Normalerweise muss es so sein, ich stecke mein Gerät an und es hat Verbindung und läuft. Und genau das funktioniert momentan nicht. Aber wie gesagt, herstellerübergreifend, und da ist mir noch nicht so ganz klar, woran es liegt. Keine Ahnung, vielleicht hat jemand unserer Hörer ja hier eine Idee. So, dann haben wir, wie gesagt, noch einen kurzen Community-Teil. Der Martin, der schreibt: Hallo Markus, ich habe deinen Blog schon länger abonniert und höre mir auch immer wieder gerne deine Beiträge im Antcast an, weil es als Android-User ganz angenehm ist, auch mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Hab mir jetzt vor einigen Tagen genau aus diesem Grund ein iPhone 5 zugelegt, um als langjähriger Nexus-User einmal ein bisschen Apple-Luft zu schnuppern. Soweit bin ich ganz angetan, wenn auch nicht vom Hocker gerissen. Was mir große Probleme bereitet, ist die systemübergreifende Synchronisation meiner Daten, sprich Bookmarks, E-Mail, Kontakte, Kalender und so weiter. Klar gibt's hierfür auf iOS Apps von Google wie Chrome und Gmail, aber gerade wegen der Unfähigkeit der Nitro Engine zu verwenden oder die Gmail-App als Standard einzurichten, ist das alles nicht das Wahre. Ich würde gern die Standard-Apple-Apps verwenden. Hättest du eventuell ein paar Tipps für mich, wie man sowas vernünftig realisieren kann, zur Not auch durch Verzicht auf die Google-Dienste? Gibt's irgendwo den einen Dienst, der das alles regelt, oder muss man sich hier alles Stück für Stück selber zusammenbasteln? Die iCloud-Dienste hätte ich gerne, wenn möglich, vermieden. Der Zugriff über den Browser überzeugt mich im Vergleich zu den Google-Diensten überhaupt nicht. Hab außer dem Apple iPhone nichts von Apple. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, Martin, das ist eigentlich so an sich nicht so das Problem, finde ich jedenfalls. Also du kannst Gmail ja ganz normal über die E-Mail-App vom iPhone einbinden und du kannst darüber natürlich auch Kontakte und Kalender synchronisieren. Also bei mir ist es ja so, dass ich als private E-Mail-Adresse die Gmail-Adresse verwende, meine private E-Mail-Adresse ist auf Gmail umgeleitet, sagen wir mal so. Ja. Aber ansonsten mache ich ja alles mit einem Microsoft Exchange-Konto. Wenn du jetzt ein älteres Google-Konto hast, müsste das eigentlich gehen, und das ist doch eigentlich auch verlängert worden wegen Windows Phone, du müsstest doch Gmail nach wie vor als Exchange-Konto einrichten können. Wenn das noch funktioniert, hast du sowieso schon gewonnen, dann hast du eine echte Push-Funktion am iPhone 5 für die E-Mails und Kalender und Kontakte kommen gleich mit. Ansonsten ist es aber auf jeden Fall auch möglich, also du kannst auf jeden Fall die Google-Dienste über die Original-Mail App von Apple verwenden und darüber auch Kalender und Kontakte synchronisieren. Ganz normal Gmail, brauchst du nicht drauf verzichten, funktioniert auf jeden Fall. Bliebe das Problem der Browser-Synchronisation. Gut, da ist dann das Problem, dass man Chrome nicht als Standardbrowser einrichten kann. Ich verwende am PC, am Mac, am Androiden natürlich auch Chrome. Also das ist etwas schwieriger. Ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe Xmarks auf dem Mac installiert und synchronisiere so meine Chrome-Bookmarks mit Safari. Die Safari-Bookmarks synchronisiere ich mit der iCloud, die ich tatsächlich außer dafür auch nicht verwende. Und die iCloud synchronisiert mir dann meine Bookmarks, die ursprünglich aus dem Chrome-Browser kommen, mit iPhone und iPad. Das funktioniert am Windows-Computer ganz genauso. Du nimmst ebenfalls wieder Xmarks. Ja, die kostenlose Version reicht da völlig aus. Xmarks.com. also xmarks.com. Die kostenlose Version reicht hier, weil du brauchst die Smartphone-Apps nicht. Du kannst dann sagen, am Windows-Rechner, du synchronisierst Chrome über Xmarks mit dem Internet Explorer, und den Internet Explorer, den kannst du ja wiederum mit dem iPhone synchronisieren, entweder over the air, dann auch wieder über der iCloud, oder auch lokal über eine iTunes-Synchronisierung geht ja auch. Das wäre jetzt meine Lösung, so sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit beiden Welten. Ich möchte eigentlich wirklich nach wie vor beides nicht verzichten, muss ich auf beides nicht verzichten, möchte beides nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Smartphone-mäßig ist mir Android eigentlich lieber als das iPhone. Trotzdem, der Blick über den Tellerrand ist mir eigentlich auch sehr wichtig, gerade auch mal zu sehen, was gibt es da, was gibt es hier noch nicht, und auch umgekehrt natürlich. Und insofern, das ist schon eine feine Sache. Gut, das wär's dann für heute von meiner Seite im Uncast. Dann gebe ich zurück zum Rio und wir hören uns dann natürlich demnächst hier auch wieder. Ja, danke Markus, super. Deine Einsicht in das Galaxy Note 2, sehr interessant. Und vielleicht mit deinem Problem mit dem Erkennen von als Laufwerk, möglicherweise das Problem nicht Jelly Bean, sondern dieses MTP-Protokoll in Verbindung mit dem Jelly Bean möglicherweise. Ich weiß nicht, wer sich da nicht an Standard hält. Ich verfürchte fast, dass es mal wieder sowas ist, wie die ganze Zeit sind alle Geräte mit einem kleinen, nicht standardgemäßen Feature ausgeliefert worden, und es kann auch sein, dass eben Google sich da mit dem Nexus irgendwie nicht ganz hundertprozentig an diesen MTP-Standard hält, und das Problem ist dann eben, dass das Gerät unter verschiedenen Betriebssystemen nicht erkannt werden kann. Beispielsweise gibt es auch da eben das Problem unter Linux auch, ja, bei Ubuntu, da gibt es allerdings einen recht fixen Workaround, da muss man nur ein, zwei Sachen installieren, es geht recht fix und dann funktioniert es auch schon. Aber da ist auch eben das Problem, und unabhängig jetzt von dem Gerät und oder Jelly Bean, ja, das scheint wohl eben so ein Problem zu sein in Verbindung mit dem Jelly Bean des MTP eben. Ja, da ist der, da liegt der Hund begraben, leider. Ich war ja schon generell immer skeptisch mit diesem MTP. Ich will USB Mass Storage, auch wenn es ein paar Nachteile natürlich hat, wenn man das Telefon gerade benutzt, ja, beziehungsweise wenn es eben hier angeschlossen wird, dann werden einige Dienste heruntergefahren, und solange das angeschlossen ist, dann und man das Laufwerk gemountet hat, sicherlich ist es auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man jetzt diese großen Geräte sieht, ab Galaxy Nexus. Also nicht Nexus S, sondern Galaxy Nexus. Da ist dann nämlich alles quasi eine Partition, und da ist dann natürlich das Problem, wenn man das als USB Mass Storage mountet, dann hat das Telefon, muss dann komplett außer Funktion gesetzt werden. Ja. Gut, wie auch immer, ein Problem, das sich leider nicht so einfach lösen lässt. Ich hoffe, da fällt den Google Engineers noch was ein dann, dass die das auch irgendwie dazu bekommen, auch wenn es jetzt nicht standardgemäß wäre, ja, dass man es vielleicht trotzdem dann tut oder umgekehrt sich an den Standard hält. Wie gesagt, ich weiß es dann nicht genau. Ja, so, was gibt's in den News? Neuer Google Play Store, genau, und der hat's in sich, wie ich finde, ja, sieht super aus, meiner Meinung nach, ist sehr viel schneller als der alte Store. Ja, ich habe die APK per Hand installiert. Ich habe nicht etwa jetzt gewartet auf dieses auf das normale Update. Also kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich bei uns schon ausgeliefert wird. Generell wird's ausgeliefert. Also in den USA haben schon viele Leute dieses Update bekommen. Möglicherweise gibt es da aber auch ein kleines Problem. Das APK, das ich installiert habe, funktioniert. Ich komme also an die Apps, Games, Movies, Music und an die Bücher ran. Ja, kein Thema. Allerdings ist das Problem das Feld Categories. ja, das dürfte so dort nicht stehen auf der Hauptseite, also wenn man direkt, wenn man diese Google Play App aufruft, ja. Stattdessen müsste hier Empfehlungen etc. Sein, ja, von Google, und die fehlen komplett. Das lässt darauf schließen, dass der Server für die neue Google, für den neuen Market nicht freigeschaltet ist. Oder aber, dass es vielleicht daran hängt, dass die US-Version von der Play Store App sich eben doch unterscheidet. Deswegen Vorsicht, ihr könnt es installieren, ihr könnt es benutzen, aber da fehlt noch was. Alles andere geht, die Updates funktionieren und so weiter, alles kein Problem. Zumindest, wenn man es auf Englisch stehen hat. Ich habe es jetzt noch nicht in Deutsch ausprobiert, aber das sollte da kein großes Problem sein. Also wie gesagt, könnt ihr es installieren, aber möglicherweise funktionieren nicht alle Funktionen so, noch nicht. Ob das dann automatisch einfach so dann auftaucht, die entsprechenden Stellen, die jetzt eben noch nicht besetzt sind, das wird sich dann zeigen, oder eventuell muss ich dann hier die ganzen Updates wieder deinstallieren, was absolut möglich ist, und dann auf ein OTA-Update warten von Google. Lohnen tut es meiner Meinung nach auf jeden Fall, diese Umstellung. Es ist wesentlich klarer, es ist übersichtlicher, auch wenn nicht mehr so viel Programme auf einen Blick zu sehen sind. Power-User könnte das unter Umständen ein bisschen stören, aber insgesamt sieht es wirklich sehr gut aus, und die Icons sind etwas besser positioniert, und es ist einfach optisch ansprechender. Ich denke, dass das sicherlich eine gute Sache wird für die Massen an Leuten, die jetzt im Play Store einkaufen möchten. Und von daher ist das eine willkommene Änderung, denke ich mal, für die meisten. Ja, also nur ein bisschen warten oder die APK installieren. Wenn ihr den unbedingt so das schnell sehen wollt, so wie ich, normalerweise warte ich zwar beim Market, aber da sind die Änderungen doch so groß, dass ich gleich sehen wollt. Ich rede ja von Zeit zu Zeit mal über die Google Glasses, und Google Glass gibt's jetzt als Explorer Edition, ja, und das wird wohl dann auch an, ja, handverlesene Kunden nächsten Monat ausgeliefert werden. Also damit dürfte sich auch die Frage beantwortet haben, ob es denn auch eine Sonnenbrille gibt und so weiter. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal schlecht, ja, finde ich das. Da fällt es kaum noch auf bei so einer Sonnenbrille, dass das so ein Google Glass ist. Ja. Also ich sag einfach nur her damit. Ja, ich will das Ding jetzt haben. Wird aber noch Ewigkeiten dauern. Aber wie gesagt, es war klar, dass Google Glasses in verschiedenen Variationen geben wird. Ja, und somit kann sich dann jeder sein eigenes Google Glass holen, so wie es ihm gefällt. Mit Stärke übrigens, mit verschiedenen Designs und eben auch als Sonnenbrille. Ja, das mit Sonnenbrillen, das ist aber auch dann so eine Geschichte. Es ist eine Sonnenbrille für $1,500. Also ich meine, das wird auf jeden Fall, wenn es auf den Massenmarkt kommt, wird es deutlich günstiger werden. Also deutlich unter $1,000 wird es fallen. Aber trotzdem, ja. Da müsste man vielleicht mal gucken, weiß nicht so, naja, was auch nicht. Ich habe da keine Lösung dafür. Normalerweise hat man eine Sonnenbrille und normalerweise keine Brille für die Leute, die eben keine Brille tragen. Für andere wäre es vielleicht denkbar, Leute, die eine normale Brille tragen, dass die diese Autogläser, ja, die dann eben, wenn es hell wird, sich abdunkeln und wenn es dunkel wird, wieder hell werden, durchsichtig werden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sich das dann eben für normale Leute da empfiehlt, die normalerweise keine Brille tragen, aber es wäre auf jeden Fall eine Idee, eine Lösung. Ja, gibt's bei dem Preis bestimmt auch dann. Dann Google Keep bekommt ein kleines Update. Allerdings ist das sehr mysteriös, weil in der Beschreibung, in der What's New Beschreibung von Google steht eigentlich nichts weiter drin, was da geändert wurde. Ja. Das Einzige, was mir jetzt persönlich auffallen ist, und das auch als Tipp, dass es möglich ist, die Notizen bzw. die Listen jetzt anzuordnen direkt. Und diese Anordnung gibt's dann auch oder wirkt sich auch auf das Widget aus. Ja, das Problem ist ja, wenn man eine neue Note beispielsweise, eine neue Notiz anlegt oder eine neue Sprachnotiz oder ein neues Foto dort reinbringt, dann wird es vorne angezeigt. Ja, also alles, was als letztes kommt, wird ganz vorne angezeigt. Das Problem ist dann, hat man sich zum Beispiel seine To-Do-Liste gemacht und die ist eben jetzt als Widget eingeblendet, ja, und man macht eine neue Notiz, dann verschwindet die nach unten und ist dann eben nicht mehr zu sehen. Und das kann man dann auf dem Handy direkt, übrigens nur auf dem Handy direkt, ändern, indem man einfach hingeht, dann Google Keep aufruft, ja, und am besten dann, geht auch anders, aber am besten in den Single Column View Mode schaltet, also diese, wo nur ein Post zu sehen ist, ja, auf der gesamten Länge, und kann dann eben längere Zeit auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Notiz oder Liste drücken, ja, geht dann über die Liste oder über den Beitrag, Eintrag, in dem man das dann ablegen will, bis die Linie oben blau wird und lässt dann los und schon wird's umsortiert. Also das heißt, dann kann man dann einfach zum Beispiel seine To-Do-Liste wieder nehmen, hochziehen, bis bei dem letzten Eintrag dann blau wird, diese kleine Linie oben, und loslassen, und dann wird's nach oben gemacht. Und das tut sich dann auch sofort auf das Widget auswirken, so dass man dann das an der richtigen Stelle wieder sieht. Also das ist als kleiner Tipp für Google Keep. Ja, bei Samsung wird's jetzt richtig groß. Ja, halt euch fest. Wer schon immer sich überlegt hat, Mensch, 5 Zoll Geräte sind doch zu groß, auf 5,3 Zoll sind zu groß. Tja, der Markt hat anscheinend hier gezeigt, dass die Leute das durchaus wollen, ja, so ein großes Handy, weil man kann halt viel mehr damit machen, ja, wenn man so ein kleines Tablet hat, das gerade noch einsteckbar ist. Aber jetzt wird Samsung auch das Galaxy Mega rausbringen, Mega, so tatsächlich der Name, mit einmal 5,8 Zoll Display und einem 6,3 Zoll Display. Da hat man schon fast ein 7 Zoll Tablet. Ja, irre. Klar, ich denke, obwohl, das habe ich beim Note auch gesagt, ja, aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so den großen Massenmarkt ansprechen, aber Samsung bleibt seinem Prinzip treu, für jede Anforderung ein eigenes Gerät anzubieten. Das Mega 6,3, das gibt's in der LTE-Version, ja, und ist dann halt entsprechend schnell mit der Datenübertragung. Das 5,8, das wird keine LTE-Verbindung haben, zumindest nicht in den USA, sondern das nutzt HSPA+. Das 6,3 Zoll Mega-Display kommt mit 720p Auflösung. Das verwundert mich etwas, ja, wobei ich das unterstützen kann. Wie gesagt, der Pixel-Wahnsinn, der nur wieder die Geschwindigkeit praktisch dezimiert und gleichzeitig eben auch die Akkuleistung verschlechtert. Ja. Das ist nicht ganz so meine Welt, ja. Also beim 10 Zoll Tablet finde ich ja 1080p Auflösung noch akzeptabel, aber alles, was kleiner ist, ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und trotzdem wundert es mich, weil jetzt gerade eben hier diese Auflösungsschlacht geführt wird, dass eben das Display nur 720p hat. Nur 720p, wie gesagt, ich finde es okay. Das 5,8 hat einen QHD-Screen-Auflösung und bietet dann eine 1,9 Megapixel Front-Facing-Kamera und ja, es ist noch nicht alles bekannt über dieses Gerät, von daher gibt es noch ein paar Sachen, die jetzt noch nicht ganz feststehen oder zumindest noch nicht bekannt sind. Ja. Hat NFC drin, Bluetooth 4.0, GPS natürlich, GLONASS, das russische GPS-System. Micro-SD-Karten-Slot ist auch vorhanden, das dürfte auch wieder einige freuen. 1,5 GB sowohl für das Mega 6,3 als auch das 5,8. Ist schon heftig, ja. Ich stolper immer noch bei diesen Worten. Ein 3200 Milliampere Lithium-Ionen-Akku beim 6,3 und 2600 Milliampere Akku beim 5,8. Und ja, die Größe, gut, bringt jetzt nichts, das kann man sich optisch sowieso kaum vorstellen. 200 Gramm allerdings das Mega 6.3, was gut ist, und 182 Gramm das 5.8, ist also auch nicht schlecht. Gut, also Samsung macht immer noch Geräte für Nischen, ja, und wer weiß, vielleicht wird das 5.8 oder 6.3 dann zu einem Renner, wie eben auch das Note zu einem Renner geworden ist, wo ich das gar nicht vermutet hätte. Ja, der Markt will offenbar auch größere Displays bei Handys. Cool. Dann noch eine gute Nachricht für HTC One Fans. Der Source Code für das HTC One und für das Droid DNA ist jetzt verfügbar. Den hat HTC freigegeben. Habe ich eben Samsung gesagt. Hat HTC natürlich freigegeben. Das wurde auf Twitter bekannt und man kann das auf dem htcdev.com Sender herunterladen, wer sich dafür interessiert. Und es ist immer gut, wenn die Hersteller ihre Source Codes so schnell freigeben. Ja. Das HTC One hat ja momentan massive Probleme, in Stückzahlen auf den Markt zu kommen, und immerhin. Den Source Code kann man schon holen und dann kann man vielleicht auch schon als Entwickler sich damit auseinandersetzen. Finde ich gut. Ja. Also hier ein Lob an HTC für das schnelle Veröffentlichen des Source Codes. Das ZTE Geek, tatsächlich heißt es so, könnte auch für unseren Markt eventuell interessant werden. Ja. ZTE ist eine Firma, die hauptsächlich in China verbreitet ist, dort auch sehr, sehr bekannt und beliebt ist. Und die nutzen den neuen 32 Nanometer Atom Prozessor, den Z2580. Also die neueste Technologie, wenn man so will. Ja, ist immer gut. Kommt mit einem 5 Zoll Display, 1280x720p Auflösung, 1 GB Speicher, 8 GB interner Flash-Speicher, und das ist also auch okay. 8 Megapixel Kamera hinten ist auch okay. 2300 mAh Akku, Jelly Bean 4.2 ist mit dabei, und 2,0 GHz Taktfrequenz soll das ZTE haben. Damit ist es meiner Meinung nach das am höchsten getaktete Gerät, wenn ich mich nicht täusche, im Android-Bereich. Und sieht eigentlich optisch auch für, würde ich mal sagen, den Massenmarkt entsprechend aus, aber mir gefällt es nicht, dass man das von weiter weg kaum noch vom iPhone unterscheiden kann. Ja. Vielleicht sollten die Anbieter unabhängig davon, ja, von den Problemen, die immer wieder mit solchem Design auftreten können, mal darüber nachdenken, ob vielleicht nicht jeder so ein Design haben möchte. Ja. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist das ZTE, das ebenfalls jetzt auch in den USA veröffentlicht wird, durchaus ein Anwärter, auch bei uns herauszukommen. Und damit könnte man schon, denke ich, einen gewissen Marktanteil sich holen. Der Intel-Prozessor ist oder war zumindest ja noch diskussionswürdig, ja, wegen Kompatibilitätsgeschichten, aber offenbar ist das jetzt auch weitestgehend im Griff. Und somit ist das sicherlich ein interessantes Intel-Phone. Ja. Und also ich wäre da auch schon mal gespannt, das Teil in die Finger zu kriegen. Ja, dann ein bisschen was Neues vom Google Babel. Ja. Und es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich Babel. Auch ich war letzte Woche noch ein bisschen unsicher, weil die meisten Medien immerhin noch weiter Babel geschrieben haben statt Babel. Aber es ist definitiv Google Babel, zumindest der Codename. Ob es jemals unter diesem Namen rauskommt, weiß man ja noch gar nicht. Es ist neue, sind neue Sachen aufgetaucht, brandneue UI beispielsweise, synkt über verschiedene Geräten hinweg. Ja, Problem ist, eine Nachricht auf dem einen Gerät gelesen, auf dem anderen wird es noch als Nachricht angezeigt. Also das wird hier geändert. Ja. Wird eben auf Chrome laufen, also auf dem Desktop über Chrome, als Android-App und als iOS-App. Somit ist es sind meistens Sachen abgedeckt. Ja, ist schon mal gut. Vielleicht kommt ja später auch noch eine App für weitere Geräte, trotz der geringen Markt, trotz dem geringen Marktdurchsatz würde ich auch Google durchaus empfehlen, eine Windows Phone 8 App rauszubringen. Schlecht ist es nicht, wenn das auf jeder Plattform vorhanden ist. Ja. Dann gibt es eine, natürlich wie erwartet, eine ein Gruppenchat, ja, mit der Möglichkeit, eben Bilder und Videos zu übertragen. Auch eine Möglichkeit, direkt per Hangout sofort mit jemandem eine Videokonferenz zu halten. Ja. Auch persönlich 1:1. Damit ist die wichtigsten Anforderungen eigentlich schon erfüllt, ja, dass eben hier das alles so vereinheitlicht wird. Schön. Ja, und ihr werdet es jetzt nicht glauben, aber wirklich, das ist für mich ein ganz wichtiger Fakt. Und das scheint auch wohl so bei vielen anderen Messaging-Programmen ein wichtiger Fakt zu sein. Ja, nämlich die Emoji-Cons. Die Emojis, ja, 800 Stück und mehr wird es geben bei diesem Google Babel. Ja. Und das ist immerhin schon mal eine schöne Sache. Ich brauche die Emojis auf jeden Fall und so wie ich das jetzt gesehen habe, zumindest in den Screenshots, die ja aufgetaucht sind und angeblich authentisch sein sollen, sind es ähnliche Emojis, wie es auch benutzt wird bei Gmail, was logisch wäre. Ja. Gut, also Voice wird nicht integriert, das wird bei uns aber sowieso uninteressant sein, weil bei uns Voice ja noch nicht mal offiziell gestartet ist. Die Angst geht darum in den USA, dass Voice eingestellt wird irgendwann, aber es steht wieder auf dem anderen Blatt. Voice soll später wohl dann zugefügt werden zu diesem Google Babel. Ja. So, also Erscheinungsdatum kann man noch überhaupt gar nicht sagen, aber ich denke, Google, ich habe schon mal gesagt, darf sich nicht sehr viel Zeit lassen, möglichst schnell das Ganze auf die Reihe bringen, rauszubringen und den Leuten das schmackhaft zu machen, wie auch immer. Was WhatsApp betrifft, komme ich nachher nochmal in den Community-Bereich dazu. Ja, so, was haben wir noch? Es ist zum Beispiel noch das HTC First, ja, zu nennen, das jetzt bei AT&T schon herausgekommen ist. Also relativ schnell, ruckzuck ging das, das Facebook Home Phone. Ja. Gleichzeitig wurde auch jetzt klar, Facebook Home kann man auch herunterladen. Ja, und wie schon gesagt, da ist es einfach nur ein Launcher. Allerdings mit starken Einschränkungen gegenüber diesen Hardware-mäßigen Änderungen bei dem HTC First. Ja, blöd ausgedrückt jetzt. Also es gibt ja das Facebook Home schon auf den Plattformen drauf, fest installiert. Ja, quasi vom Hersteller Facebook Home Phone. Ja, da sind wesentlich mehr Funktionen und vorhanden und auch die Abläufe sind etwas anders da als eben bei der Facebook Home App. Bei der Facebook Home App, die herunterladbar ist für eine Handvoll Telefone nur, die hat da deutliche Einschränkungen und ist eigentlich nichts weiter als ein optisch anderer Messenger und Facebook App, die man eh schon herunterladen konnte. Ja. Das HTC First, da kommt dann jetzt auch noch ein paar Informationen heraus. Also LTE hat es drin, 4,3 Zoll, 720p Display, Dual-Core, 1,4 GHz Prozessor, 16 GB interner Speicher und 2000 mAh nicht auswechselbarer Akku. Ja, 1,3 Megapixel Front-Facing-Kamera, 5 Megapixel Normalkamera. Und das ist, also die Werte sind eigentlich ganz gut für das Gerät, da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Die anderen Spielereien mit den Sensoren und so weiter ist ja klar. Also insgesamt von den Leistungsdaten her ist es super gut. Die Preise habe ich jetzt hier angegeben mit 449,99 ohne Vertrag, und das ist einfach zu teuer. Das ist definitiv zu teuer. Von den Leistungsdaten kannst du nicht gegen einen Nexus 4 anstinken, ja? Auch wenn es okay ist. 4,3 Zoll Display wird schon auf etlichen Seiten kritisiert, dass das für so ein Facebook-Phone einfach zu klein ist. Aber das liegt im Auge des Betrachters. Aber 450 €, das ist einfach viel, viel zu teuer. Mit 249 fängt es an mit dem Nexus 4. Und ich glaube 349 oder waren es 300, ich weiß nicht mehr genau, kostet das mit der 16 GB Version. Das geht einfach nicht vom Preis her. Also sehr, sehr schade. Das wird nicht dann wohl nicht so einschlagen, wie sich das alle erhofft haben. Wobei es deine Abnehmer finden wird, die Leute, die eben Facebook als den einzigen Sinn des Lebens ausgemacht haben, ne? Die werden sich das Teil auf jeden Fall holen, denke ich mal. Ja. Und warum nicht, ja? Also wer dafür das Geld ausgeben will und damit zufrieden ist, der soll das auch tun. Da habe ich nichts dagegen. So soll das sein. Gar nicht so erfreut ist von diesem Facebook Home ist KakaoTalk. Ja, KakaoTalk ist ein weiterer Messenger in dem, naja, in der Riege von WhatsApp, würde ich mal sagen. Ja, allerdings wesentlich sicherer und vertrauenswürdiger. In einigen Regionen der Welt ist KakaoTalk das, was bei uns WhatsApp ist. Ja, und das aus gutem Grund. Hier ist sogar KakaoTalk als Kommunikationsplattform an sich weit vor Facebook. Ja, unglaublich. Und auch bei uns erfreut sich KakaoTalk als Alternative zu WhatsApp auch immer mehr User, ja, daran. Und hier kann man auch nichts dagegen sagen. Sieht ganz gut aus, ist schnell. Übertragung ist wesentlich sicherer, wie gesagt. Und die haben jetzt hier eine Aktion eingeleitet, um gegenzuhalten, gegen das Facebook Home. Das Problem ist, die sehen natürlich ihre Fälle davonschwimmen, vor allem in den Ländern Südkorea, wo sie alle eben ganz groß da sind, und auch in den USA. Ja. Das Problem ist, dass die zu Recht natürlich davon ausgehen, dass wenn erstmal hier so diese Messaging-App von Facebook hardwaremäßig oder eben über den Launcher Präsenz direkt auf dem Endpoint-Screen ist, dass sie da eben dann das Nachsehen haben. Und da haben sie auch guten Grund, hier nervös zu sein. An Google seiner Stelle wäre ich auch ein bisschen nervös, ja, weil so wird Facebook dann wohl den Messaging-Dienst irgendwann in der Hand haben, ja, wenn da nicht dagegen was gemacht wird, ja, von der anderen Seite. Und KakaoTalk macht da jetzt was dagegen und bietet halt, will bald eben sowas anbieten, ja, sowas, so ein KakaoTalk-Launcher, der eben dann auch ganz prominent in auf dem Homescreen von dem Telefon vertreten ist. Ja. Es ist noch nicht ganz klar, in welchen Ländern dieser KakaoTalk Launcher dann herauskommt oder wie das dann auch immer genannt wird, aber KakaoTalk hat da schon ganz klare Ansagen gemacht, dass das kommen wird, und das ist eigentlich auch eine logische Konsequenz. Ja. Also mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich denke aber, dass KakaoTalk, das sollte man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, wenn Google Babel scheitern sollte, wäre KakaoTalk noch eine Alternative vielleicht. Ne? Die New Yorker Polizei setzt auch auf Android im Kampf gegen das Verbrechen, und zwar massiv. Ja, die Mitarbeiter des New York Police Department haben nämlich von der Stelle, von der Hauptstelle Android-Handys verordnet bekommen, damit sie jetzt eben effektiver mit den Daten, sage ich mal, umgehen können. Beispielsweise können dann Überwachungskameras mit dem Gerät abgefragt werden direkt, und auch Anfragen und Informationsanforderungen über das Handy wird wesentlich schneller gehen. Ja. Ungefähr 400 Polizeibeamte in New York werden damit ausgestattet werden, und die Verantwortlichen sehen das als großer Schritt in der Verbrechensbekämpfung, da die Effektivität eben massiv gesteigert wird. diese Anfrage über Funk, über die Zentrale beispielsweise, ist schon sehr, sehr veraltet. Einige fortschrittlichere Systeme haben zum Beispiel sowas wie, naja, sagen wir mal, im Auto installierte Laptops, auf dem eine Anfrage gemacht werden kann. Aber ein Polizist befindet sich eben auch nicht immer im Auto, ja, beziehungsweise es gibt ja auch vor allem in den USA, in New York, berittene Polizei, ja, die dann eben hier mit den Smartphones, mit den Android-Phones jetzt wesentlich einfacher Zugang zu den Informationen haben und dann eben effektiver arbeiten können. Das sollte man nicht unterschätzen, das wird wirklich wesentlich effektiver sein, wenn eben die Polizei endlich das nutzen kann, was die normalen Bürger auch schon nutzen können und sich da sofort die Informationen beschaffen können. Ja. Das ist traurig, aber bei uns gibt es auch dieses Problem, dass eigentlich die Bevölkerung schon technisch weit vor der Polizei ist. Und vielleicht sollten die Ordnungshüter auch bei uns mit Android-Handys ausgestattet werden. Naja, bei dem Google-Hass, den es bei uns gibt, wird es vielleicht eher nicht der Fall sein. Microsoft reicht eine Beschwerde ein wegen Android bei der EU. Ha, ehrlich, da wäre ich jetzt ja gar nicht drauf gekommen, dass die das machen würden. Ne? Und zwar geht es da eben darum, dass Google solche Dienste wie die Suche, Maps und YouTube auf ihren eigenen Geräten vorab installiert und das sieht Microsoft sogar ein trojanisches Pferd bei den Menschen, dass Google hier einschleust, ja, also Android als trojanisches Pferd bezeichnet, die Leute eigentlich nur da rübergehen wollen. Genauer gesagt ist es eigentlich die Organisation Fair Search, der Microsoft zusammen mit anderen eben angehört, ja, und die haben das eben jetzt bei der EU angeprangert und wollen da jetzt Druck machen, dass die EU-Kommission sich damit beschäftigt und also stärker sich damit beschäftigt und eben hier einschreitet. Ich weiß nicht, was sie wollen. Natürlich, klar, am besten alle Google-Apps weg und dafür Bing-Apps, also so Microsoft-Apps drauf, ja. Vielleicht, weiß nicht, oder bei der Installation entscheiden, ja, ich möchte hier ein Microsoft-Phone haben oder ich möchte ein Google-Phone haben. Ich weiß dann allerdings nicht, warum Google dann überhaupt noch ein Betriebssystem herstellen soll. Genau das möchte Microsoft wahrscheinlich auch. Ja, wenn man halt mit seinen Betriebssystemen nichts reißen kann, dann geht man halt auch mal gesetzlich gegen die Konkurrenz vor und will dann eben dazu die Gesetzgeber eben dazu bringen, ja, dass man eben per Gewalt oder an die Leute kommt. Ja. Tja, so ist das. Ob das von Erfolg gekrönt wird, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ist diese Beschwerde meiner Meinung nach grotesk. Ja. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Microsoft machen musste, mit Microsoft Windows, weil einmal der Marktanteil nicht vorhanden ist, wie Microsoft Windows den damals hatte. Ja. Also 51, 52% ist zwar mehr als die Hälfte, aber von einem absoluten Monopol kann man dann nicht sprechen. Microsoft war damals, als die Klage da ging, glaube ich, bei 95% Nutzeranteil und das sind dann doch ganz andere Zahlen. Ja. Und es gibt hier im Gegensatz zu dem Microsoft-Betriebssystem damals da hatte keine starke Konkurrenz entgegenzusetzen. Apple war damit unter 5% vertreten. Das ist also keine Konkurrenz, das ist gar nichts. Hier gibt es gegen Android also eine massive Konkurrenz, nämlich Apple. Ja. Tut mir leid, dass Microsoft nicht als massive Konkurrenz dabei ist mit ihren 2% Marktanteil. Aber das ist nicht die Schuld von Android, beziehungsweise vielleicht schon die Schuld von Android, aber das ist nichts, was man regeln muss. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine starke Konkurrenz und da sehe ich eigentlich kein Monopol. Ja. Gut, mal sehen, was die EU dazu sagt. Ich komme jetzt mal zum Community-Teil. Ich muss mal ein bisschen voranmachen hier. Und zwar der Speicher bei Android-Geräten, da hat da Florian eine Frage dazu, beziehungsweise eine Feststellung auch zu machen. Hat Android ein Speicherproblem? Fragt Florian. Also ich hatte auf meinem Galaxy Nexus Nexus 7 massive Probleme mit Lags und Framerate-Drops in der UI bis hin zur Unbedienbarkeit. Erst machte sich auf dem Galaxy Nexus ein Factory Reset und seitdem läuft es wie eine 1. Letzte Woche wurden die Schmerzen mit dem Nexus 7 auch zu groß und ich habe es resettet. Beim N7 waren die UI-Probleme schon extrem. Ich hatte sogar schon den Tegra-Prozessor in Verdacht, dass der keine UI könne. Aber auch das N7 rennt seither ohne Probleme. Nun, meine Frage, wird Android durch Benutzung mit der Zeit einfach langsamer? Das heißt, läuft irgendwo ein Speicher voll, was schon sehr traurig wäre? Oder hingen die Probleme eventuell mit dem Update auf 4.2 zusammen? Also Florian, ganz genau kann man das nicht lokalisieren. Sicherlich gibt es immer wieder Probleme nach Updates, ja, dass da einige Prozesse, einige Programme verrückt spielen, beziehungsweise eben dann zum Beispiel der Cache-Speicher nicht gelöscht wird. Der Cache-Speicher ist immer ein großes Problem. Bei den allerersten Android-Handys, bei dem G1, da musste ich also täglich den Cache-Speicher von den Programmen leeren, damit überhaupt noch was ging. Ja. Das ist sehr viel besser geworden, aber ich muss auch von Zeit zu Zeit zum Beispiel auf meinem Nexus S den Cache-Speicher mal wieder löschen, damit das Android-Gerät mal wieder Luft zum Atmen hat, weil der Speicher wird geringer. Ja. Und manchmal gucke ich hier in den Task-Manager rein, also den, ja, da komme ich auch nochmal dazu, was im Android eingebaut ist, ja, den Manage Apps. Und da sehe ich dann hier auf einmal, wenn ich jetzt hier gerade mal aufrufe, unter den laufenden Prozessen wird dann der Speicher angezeigt und dann steht hier sowas wie zum Beispiel 110 Megabyte frei. Ja, das ist nicht viel. Wenn ich da ein paar Programme offen habe und geöffnet habe, ja, und einiges läuft im Hintergrund, ja, dann kann das sehr schnell einen Speicher abnehmen. Zum Beispiel, hier habe ich nur jetzt diese Running App, also diese App aufgemacht, um die Apps zu überprüfen. Und jetzt geht er gleich runter auf 75 Megabyte. Und ich sehe auch hier drin, wie viel Megabyte zum Beispiel laufende Prozesse gerade brauchen. Jetzt Settings braucht zum Beispiel 32 Megabyte, SwiftKey braucht 25 Megabyte. Und gerade so Sachen wie SwiftKey, die brauchen eben nur viel Speicher. Und je weniger Speicher vorhanden ist, desto langsamer wird das Handy, wenn man dann wiederum Programme aufruft, ganz einfach, weil dann der Speicher freigegeben werden muss. Das heißt, es wird Speicher freigegeben, dann kann er erst benutzt werden und so weiter. Normalerweise sollte das ohne Probleme funktionieren bei den Android-Geräten. Ja, das ist ein ziemlich intelligentes Speichermanagement, also eigentlich alles gut. Nur manchmal verhaspeln sich einige Apps, gerade bei Updates, und brauchen dann eben mehr Speicher, als ihnen eigentlich zugedacht sein soll, ja, und löschen den Speicher nicht mehr. Und das Betriebssystem kann dann eben, wenn der Speicher zum Löschen nicht freigegeben wurde, diesen auch nicht löschen. Ja, will ja nicht das Programm zerschießen. Und dann kann es eben mal passieren. Ich sage immer wieder mal ab und zu mal den Cache-Speicher bei den großen Programmen, wie zum Beispiel Browser leeren. Ja, nur den Cache-Speicher, nicht die Daten, sonst kann man eventuell wieder die ganzen Einstellungen neu machen. Ja. Aber Cache-Speicher von einigen Programmen leeren. Ja, der Cache-Speicher wird normalerweise auf den externen Flash-Speicher abgelegt. Dennoch sind immer wieder etliche Megabyte auch von dem Speicher werden auch von einem internen Speicher abgezogen, der eben wichtig ist für das Ausführen der Programme. Und dann auch die Apps an sich. Weniger ist oft mehr. Ja, wer sein Gerät voll gepumpt hat mit Apps bis zum Brechen, so dass er kaum noch neue installieren kann, da ist auf jeden Fall schon mal ein Kandidat für sowas, ja, weil dann dem Gerät einfach nicht mehr Freiraum bleibt, ja, um da drauf was rumzuschieben an Speicher. Dann wird eben alles sehr, sehr langsam. Außerdem gibt es, wie gesagt, ziemlich böse Apps, die einfach Speicher horten. Guckt euch mal in dem Manager manchmal an und sortiert nach Speicherplatzbedarf. Einige Apps, die schlampig programmiert sind, hunderte von MB reservieren die. Und das kann einfach nicht sein. Am besten solche Apps dann, wie gesagt, manuell den Cache-Speicher löschen oder gleich ganz installieren und nach Alternativen umschauen. Und Apps, die man nicht braucht, sollte man auch generell löschen, nicht einfach drauf lassen. Die gehen nicht weg, die sind immer in der Cloud. Ja, man hat hier eine wunderbare Anzeige im Google Play Store. Alle Programme, die man jemals installiert hatte, kann man das sehen, sofern man sie nicht manuell aus der Liste löscht. Und da kann man also auch ein Programm sehr leicht wiederfinden. Gut, so, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. bevor ich es vergesse, ja, vielen Dank an die Community, dass ihr so häufig hier meinen Ref-Link genutzt habt für copy.com. Danke sehr. Ich habe endlich an Gigabyte jetzt zusammen. Herzlichen Dank an euch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute darauf reagieren. Toll. Und da habe ich mich auch wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Es kamen noch ein paar Sachen auf, eigentlich keine Fragen, ja, wegen dem WhatsApp, ja, dem Kauf von WhatsApp von Google, dem angeblichen, ja, hat sich jetzt etwas beruhigt, diese Gerüchte. Ganz vom Tisch, finde ich, ist es noch nicht. Angeblich gibt es keine Gespräche um einen Kauf. Aber ich bin vorsichtig mit solchen Aussagen. Ja, es wurde schon oft gesagt, ja, ja, wir machen hier, das wird nicht verkauft, und ein paar Tage später war es gekauft. Ja. Also von Google hat man nichts gehört dazu. WhatsApp-Entwickler, sofern man denn überhaupt weiß, wer das ist, ja. Mittlerweile weiß man zumindest schon mal den Namen, ja, von diesem mysteriösen Betreiber. Aber es ist wohl nicht so 100% sicher, ob das jetzt tatsächlich damit abgetan ist. Er sagt nein, er hat keine Verkaufsgespräche geführt, aber das kann auch nur eine Taktik sein. Ja. Facebook hat es ja auch mal geheißen, dass die in Kontakt wären mit WhatsApp, um diese App zu kaufen. Wie auch immer. Ja. Dazu schreibt die Ronja in dem Kommentar zum Post von Stefan: Vielleicht wäre WhatsApp dann etwas sicherer geworden, wenn also Google das gekauft hätte. Das füge ich jetzt an. Ja. dann schreibt der Stefan: Vielleicht ist ja doch ein wenig Wahrheit dran. Wir werden sehen. Finde ich auch. Ja, warten wir mal ab. Ja, ist noch nicht alle Tage Abend. Ich habe dazu auch noch was geschrieben. Ich meine, es bleibt nämlich spannend. Ja, aber allerdings, wer denkt, dass WhatsApp einfach so weitergeführt wird von Google, das halte ich für absolut unwahrscheinlich. WhatsApp erfüllt in keiner Weise den Sicherheitsstandards von Google, ja. Auch nicht das Image von dem super unsicheren Ding. Das kann also Google überhaupt nicht gebrauchen. Wenn die das verknüpfen würden mit ihren eigenen Diensten, die Presse wird durchdrehen, ja. Ihr könnt euch schon vorstellen, was da für ein Shitstorm losgetreten wird, ja. Wenn die Google-Daten auf einmal mit WhatsApp verknüpft würde, das wäre ein, ja, also sprechen wir nicht davon. Die Presse würde sich dort draufstürzen. Ja. Deswegen würde das Produkt natürlich eingestampft werden, beziehungsweise einige Routinen dafür, vielleicht die Nutzerbasis, da bin ich mir ganz sicher, eingefügt werden in dieses Google Babel. Ja. Und das wäre auch logisch gewesen. Ja, also das wäre nicht so abwegig, dass Google WhatsApp kaufen würde, nur eben, dass WhatsApp als eigene App weiter existieren würde. Das wäre absolut undenkbar, finde ich. Ansonsten kann ich nur sagen, die WhatsApp-Entwickler, die sollten sich schnell einen Käufer suchen. Ja. Momentan gilt WhatsApp als erfolgreiche Marke, aber der App laufen die Nutzer in Scharen davon. Ich habe es letzte Woche schon mal geschrieben. Ganze Unternehmen, ja, Unternehmen tatsächlich, mein Unternehmen nutzt WhatsApp, ist schon skurril, ja. Sagen wir mal, ganze Mitarbeiter-Chargen von Unternehmen, sagen wir es lieber mal so, ja. Die meisten Unternehmen, denen würden sich die Fußnägel aufrollen, wenn die wüssten, dass ihre Leute WhatsApp nutzen, um Firmengeheimnisse hin und her zu schicken. Ja, furchtbar. Aber die gehen reihenweise zu anderen Anbietern. Ich habe das schon mal gesagt, dieses Hike, ja, ist dann ein sehr beliebtes Ziel. Einige wechseln auch zu KakaoTalk, was ich vorhin erwähnt habe und so weiter. Aber auf jeden Fall geht die Nutzung momentan stark zurück, was eben damit zusammenhängt, dass das jetzt kostenpflichtig ist mit einer Abo-Lösung. Und das schreckt natürlich viele Nutzer ab, nicht wegen den 99 Cent, weil sie zum Beispiel dann eben ein PayPal-Konto brauchen oder ihre Kreditkartendaten preisgeben müssen. Das sind wohl die Dinger. Und viele werden auch gar keine Kreditkarte haben, viele Teenies, ja, die jetzt einfach WhatsApp genutzt haben und fertig, ja. Wie sollen die denn den Eltern dann erklären, ja, ich brauche hier die Kreditkartennummer vom Papa, ja, weil ich jetzt hier 99 Cent im Jahr zahlen muss, um eben hier meine Chat-Bekannten weiterhin vorlabern zu können. Da wäre dann wahrscheinlich so manche Frage, wie du chattest hier, ist das hier Sucht oder was? Ja. Ihr wisst ja, wie die Eltern so sind, ne? Letzte Generation. Und ich glaube nicht, dass das dann eben von Erfolg gekrönt werde. Und offenbar sieht es nämlich auch dann so aus. Und ich meine, wenn schon erwachsene Leute, die im Beruf stehen, wechseln, weil eben WhatsApp jetzt kostenpflichtig wird, weil sie eben ihre Kreditkartendaten nicht preisgeben wollen einem Unternehmen, dem man nicht weiter trauen kann, als man es werfen kann, dann ist das schon aussagekräftig, ja. Ich weiß, es gibt viele WhatsApp-Fans, aber man muss die Tatsachen eben ins Auge sehen. Noch ist WhatsApp die beliebteste Chat-App überhaupt. Das muss man neidlos anerkennen. Aber die Nutzerzahlen gehen momentan stark zurück. Und als WhatsApp-Entwickler würde ich jetzt so schnell wie möglich einen Käufer suchen, der genug abdrückt, weil lang wird WhatsApp sicherlich nicht mehr rentabel sein. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Ich mach's kurz und schmerzlos. Packel. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Das ist ja, ich versuch's gar nicht erst zu erklären. Aber das Spiel, das ist der absolute Hype gewesen mal, eine ganze Zeit lang. Ist schon relativ alt. Gab's auch mal für Android. Komischerweise gibt's nicht mehr für Android, zumindest nicht mehr für normale Android-Phones, sondern ich glaube, das gibt's exklusiv für Sony, für die anderen Sony-Geräte. Und hier ist, naja, ich möchte jetzt sagen Klon, weil ein bisschen anders ist es schon, aber ähnlich wie das Packle, ja, macht genauso viel Spaß. Packland nennt sich das Ganze. Und das kommt von dem Entwickler Playscape, der sich auch für den ha für das Hammerspiel Ninja Chicken Uga Booga, ja, auf dem Kerbholz hat, ja. Und ich muss sagen, schon allein deswegen war das ein Blick wert für mich, ja. Dieses Ninja und das tut mich immer noch in den Träumen verfolgen, ja. Und Packland, ja, sagen wir mal so, ein Spiel, das einem stundenlang ans Tablet fesselt, ja, kann eigentlich nur gut sein, richtig? App der Woche, deswegen, klar. Und 25 Levels, ja, es gibt zwei Spielmodis, einmal Voyage und Clean Sweep. Bei Clean Sweep muss alles abgeräumt werden. Bei Voyage muss man nur die roten Punkte abräumen, um weiterzukommen. Die Levels an sich sind dann wieder unterteilt in verschiedene Szenarien. Also es gibt sehr, sehr viele. Ja. Und vier verschiedene Ballarten gibt es beispielsweise. Ein Steelball, Flameball, Multiball und Shredderball. Der Shredderball ist richtig genial. Ja. Also einfach durch, zack. Und so weiter und so weiter. Also sehr viel Abwechslung ist drin. Die Ballphysik könnte etwas besser sein, dennoch tut es dem Spielspaß keinen Abbruch bis jetzt. Ja, ich habe es jetzt schon einige Tage in Benutzung. Und wenn hier da steht, Warning, this game is super addictive, ja, dann muss ich sagen, wirklich, ja, stimmt tatsächlich. Man will einfach gar nicht mehr aufhören. In den Bewertungen gibt es einige Stimmen, die also sagen, es gibt sehr viele Slowdowns, ja. Und da muss ich sagen, ich kann das nicht ganz so nachvollziehen. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen auf meinem Galaxy Tab. Ja. Ein paar Aussetzer gibt es manchmal, die aber nicht weiter stören. Also tut dem Spielprinzip keinen Abbruch. Und ansonsten läuft das eigentlich auch vom alten Samsung Galaxy Tab P1000 ganz gut. Möglicherweise gibt es bei einigen Geräten eben Probleme. Probiert es einfach mal aus, denn die App ist kostenlos. Ihr riskiert also nichts. Ja, die App ist kostenlos. Natürlich gibt es wieder Sachen, die man kaufen kann gegen echtes Geld. Ja, so ein Freemium-Game wieder. Muss man aber nicht. Ich sehe da überhaupt keine Notwendigkeit dazu. Wenn man allerdings halt schnell vorankommen will und eventuell beispielsweise hier um diese Multiballs und Shredderballs zu bekommen, da braucht man Punkte, ja, die kann man mit Spielen erreichen, ja, kriegt man genug Münzen dafür. Aber wenn man jetzt eben sofort Münzen haben will, um zum Beispiel dann so einen Shredderball freizuschalten, dann könnte man auch hingehen und könnte diese Coins, diese Punkte kaufen, ja, die man dann eben verwenden kann. Okay, ja. Und damit ist ein super Spiel wieder geboren. Also Packland, die App der Woche. Das war's dann wieder vom Andcast für diese Woche. und finden tut ihr uns auf Google Plus. Uncast, ganz unten steht dann in dem Pop-Up-Fenster Uncast Community. Das ist die richtige Anlaufstelle. Und per Mail könnt ihr uns auch noch erreichen. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und da immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S. Das gilt auch für die Seite, wo ihr alle Links und Informationen findet, nämlich auf uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!